Auch wenn Obamas Besuch in Laos von den großmäuligen Bemerkungen des philippinischen Präsidenten Duterte eingeleitet wurde, der Obama als Hurensohn bezeichnete, ist es doch eine historische Visite. Er ist der erste amtierende US-Präsident, der das südostasiatische Land besucht. Etwas, das vor einiger Zeit noch unvorstellbar gewesen wäre, so sagte Obama es selbst. In einem geheimen Krieg haben die USA zwischen 1964 und 1973 im Kampf gegen den Kommunismus das Land zum meistbombardierten der Welt gemacht. Das Vermächtnis dieses Krieges liegt immer noch im Boden von Laos, Millionen von nicht explodierten Bomben. Und Obama versprach, die Hilfe der USA auf 90 Millionen Dollar jährlich zu verdoppeln, damit die laotischen Kinder unbeschwert spielen und die Bauern ihr Land bebauen können, ohne Angst vor Explosionen, so Obama. Auch die Wirtschaftsbeziehungen werden gestärkt. Unternehmen wie Microsoft und General Electric unterzeichneten im Umfeld des Gipfels Handels- und Förderverträge. Heißestes Eisen, neben Dutertes Entgleisung und den Bomben, das südchinesische Meer. An China gerichtet betonte der US-Präsident, dass die Vereinigten Staaten überall dort, wo internationales Recht es gestatte, weiterhin Fliegen und Schifffahrt betreiben werden. Das heißt, China soll sich an den Spruch des Internationalen Schiedshofes halten, der seine Ansprüche auf den größten Teil des südchinesischen Meeres abgewiesen hatte.